Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Bernd Schlömer und Katja Kipping im Gespräch. Treffen der Vorsitzenden der Piraten und der Linken. 31.07.2012. Unter dem Motto Update oder neues Betriebssystem, die Vorsitzenden der Linken, Katja Kipping und der Piraten Bernd Schlömer im Gespräch, wird ein allgemeiner Meinungsaustausch zwischen den beiden Parteien stattfinden. Die Moderation des Gesprächs wird Jakob Augstein übernehmen. Ich freue mich auf eine konstruktive Auseinandersetzung, in der sowohl Gemeinsamkeiten als auch gegensätzliche Standpunkte erörtert und aufgezeigt werden. So Bernd Schlömer, Vorsitzender der Piratenpartei Deutschland. Das Gespräch findet am 2. August 2012 um 19 Uhr im Pfefferberg im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg statt. Für diejenigen, die nicht vor Ort sein können, wird eine Online-Videoübertragung, Livestream des Gesprächs angeboten werden. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung, die Presseabteilung der Piratenpartei Deutschland. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.